Dies sind unsere aktuellen Themen. Spargelsaison eröffnet, Rettungshubschrauber-Einsatz an Hoher Gymnasium und Schamalo gewinnt in Hannover. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dax, guten Morgen. Morgen findet der nächste Wirtschafts- und Marketingausschuss der Stadt Nienburg statt. Beginn ist um 17 Uhr im historischen Rathaus. Unter anderem wird über die weitere Entwicklung des Nienburger Leitbilds beschlossen. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die Spargelsaison 2016 ist offiziell eröffnet. Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft waren gestern der Einladung des Arbeitskreises Nienburger Spargel in den Blattpavillon der Deula gefolgt. Auch die Nachfrage in der Bevölkerung nach dem Edelgemüse ist groß. Noch gäbe es aber nur Folienspargel, so der AG-Sprecher Fritz Bormann. Im Moment geht es nur mit Dreifachfolie oder mit Heizung. Ansonsten geht es noch nicht, aber wir sind jetzt Mitte April und das ist ganz normal. Wir haben immer Saisoneröffnung gemacht in der letzten Woche in April. Dann hatten wir auch Spargel, jetzt haben wir es etwas vorgezogen. Und in diesem Jahr sehen wir ja mit Nachtfrost, da wird nichts im Moment. Aber wir kriegen einen neuen Mond und ich hoffe, dass es dann weitergeht. Beim Spielen auf dem Pausenhof ist am Montagmorgen ein Schüler des Johann-Beckmann-Gymnasiums in Hoya von einem Fußball so stark im Gesicht verletzt worden, dass die Schule den Notarzt rief, der wiederum den Rettungshubschrauber alarmierte. Das teilten Polizei und Johann-Beckmann-Gymnasium mit. Der Verletzte wurde in eine Bremer Klinik geflogen. Über seinen gesundheitlichen Zustand gab es keine weiteren Angaben. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Oberliga der Frauen gelang der SG Schamalo am Wochenende ein wichtiger Auswärtserfolg. Beim HSC Hannover fährt die SG einen 3:2-Sieg ein. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt also beim Team von Trainer Andreas Laurin. Der HSC, den haben wir uns in der Nähe gehalten. Da sind noch 6 Punkte. Wir haben 3 Spiele weniger. Also es ist alles drin. Nun liegt an uns nur noch. Schamalo bleibt auf einem Abstiegsplatz stehen, hat aktuell mit 14 Punkten 6 Zähler Rückstand auf den 10. den HSC Hannover. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.